to sehr. Und es fällt mir immer noch schwer. Dein Foto hab ich noch hier. Nur du bist schon fort von mir. Und wieder zusammen gelangt. Doch erst als du gegangen bist, da wurde es mir klar, was ich an dir verloren hab. Du warst so wunderbar. Komm zurück, bitte komm zurück. Nur mit dir gemeinsam aufwachen, die Knie um Hals, komm zurück. Über ein Jahr ist es her, die Wände kalt sind mal leer. Du hast die Räume mit Leben gefüllt. Mit dir hat mir nie etwas gefehlt. So manche Nächte durchgemacht. Und erst am Abend wieder aufgewacht. Doch erst als du gegangen bist, da wurde was ich an dir verlor.